Ich bin Genetik, wie die Burg in Star Trek. Das Wort Genetik erklärt immer alles. Ich brauch keinen Heiler, ich bin der Heiler. Und der Tank und der Schaden und der schnellste in ganzen Welt hier, Digga. Rufus der Genetik, säuft sein Alkohol gerne selber. Prost, Leute. Wir kommen rein, alles leuchtet giftgrün. Ihr bufft euch sauber, wir buffen auf Wahnsinn. High auf Bällchen, lässt Bomben voller Chemie, steht bereit. Mein Homunculus guckt dich an und beschützt mich und unsere Freunde. Meine Kanone. Buttergeil, wir sind Genetics. Ihr hielt euch noch manuell mit White Potion 300 HP. Wie süß mein Potion Pitcher Skill hielt damit über 2000 HP. Ich mix mir gerade bessere Portionen, die füllen unsere SP. Priester hebt die Hände, jetzt ist hier jede Minute Wochenende. Die Priester haben nichts mehr zu tun, wenn ein Genetik da ist. Ich kipp dir einen Cocktail rein. 100% HP, 100% SP. Priester mag nie einfach so langsam, Digga. Du hast Mana Potion, ich hab Formeln. Du hast Übergewicht, kleiner Priester. Ich hab einen Karren, der ist edel und geil. Wir sind geil. Wir sind high. Wir sind Twerkelike, sein Andromeda. Pri ist ja Hit, ja nett, aber langsam die Nähte. Ich werfe dir mit Potion Pitcher White und Slim Potionen rüber. Die Netic Heat, die Welt, Briffen nur bei Ballglee. Wir sterben nicht, wir korrigieren Fehler, wir bügeln drüber wie ein heißes Messer durch die Butter. HP fällt, dann frag einen Genetic und deine HP und SP sind sofort wieder da. MVP fällt, noch bevor er was sagt. Genetic schmeißt ihn Bällchen an den Kopf, Problem gelöst. Priester liegt am Boden. Der neuen Formel. Kein Cooldown, Chart Cannon auf 100%. Schussrate, kein Limit, durchbuttern, Gegner tot, alles klar. Wir sind geil. Wir sind high. Wir sind stärker als dein Andromeda. Hat Priest im Hüt, your not, aber lang. Um den Nettig wird dir per Napfing volles Leben bang. Wir sind geil, Stan wie ein Prime. Ich schalte dich besser, du pottest noch Mr. Pico Reiter. Wir sind geil, wir sind high. Wir sind schon dein, sich alle fragt. Wie nennt die Vorschale Frosch? Massado an die Foren zu kosten. Wir sind geil, alle Shandy. Ich lebe, sterb, ich gebe, ich schwitze, ich frag. Oh shit, das kann ein Genetik nicht. Priester Taxi in Ragnarok. ja, nee, weiß nicht, das sind Genetics, Dina. Die pobeln in der Nase, wir Genetics können auch im Hals rumlaufen und das auch noch 12-mal schneller. Wir Genetics sind einfach die geilsten hier. Die sind härter als jeder Neid, wenn Merchanten durchziehen, bis sie mal Genetics sind. Dann haben sie 100-mal mehr Erfahrung hinter sich und sind sehr hart im Nehmer. Würde jeder Neid die Flucht ergreifen, Merchants leveln ohne Skills, bis sie Genetics sind. Denn Card Revolution gibt es erst ab Job 35 und verbraucht zu viel. SP ist schwer zu bedienen. Merchanten wissen Monster immer zu ihrer linken Seite gegen eine Mauer oder Baum prügeln. Wenn wer in Teamspeak, Mobile oder Discord sagt, warum läufst du immer vor? Dann ist die Antwort, ich bin Genetik. Das beantwortet grundsätzlich alle Fragen, wie die Burg in Star Trek rumzufahren.